Lektion 4, Übung 10. Gibt es noch den Gemüseeintopf? Ich hätte gern einen Gemüseeintopf mit Würstchen. Nein, aber wir haben noch Milchreis mit Früchten. Gut, ich nehme den Milchreis. Welche Beilage hätten Sie denn gern? Reis oder Kartoffeln? Ich nehme lieber Reis. Kartoffeln esse ich nicht gern. Mahlzeit, Karin. Mahlzeit. Was gibt es denn heute? Ravioli und Eintopf. Ich nehme Ravioli und einen Salat. Ich nehme den Eintopf. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Guten Appetit.